Geschichten, an die Erwachsene glauben. Kennst du das auch? Du triffst auf dem Bolzplatz eine Horde wildfremder Kinder und nach 10 Minuten spielt ihr alle zusammen Fußball. Wieso klappt das? Fußball ist doch ein kompliziertes Spiel mit irrsinnig vielen Regeln. Und du hast vorher noch nie ein Wort mit diesen Kindern gewechselt. Es könnte ja sein, dass jedes Kind auf ganz eigenen Regeln besteht. Ein Kind könnte zum Beispiel behaupten, dass man beim Fußball mit beiden Beinen auf dem Ball balancieren muss. Wer sich am längsten oben hält, ist Meister. Ein anderes Kind könnte den Ball irgendwo verstecken und den Finder zum Sieger ernennen. Zwei andere könnten sich den Ball schnappen, ihn hin und her werfen und erklären, so funktioniere Fußball. Und es gehe gar nicht ums Gewinnen. Würdet ihr mit so vielen verschiedenen Regeln überhaupt gemeinsam spielen können? Zum Glück kommt das nicht allzu oft vor, denn die allermeisten Kinder haben die gleiche Vorstellung von Fußball. Sie wissen, dass der Ball ins Tor muss, und zwar mit den Füßen. Sie wissen, dass nur der Torwart den Ball mit den Händen berühren darf, dass man seine Gegner nicht rempelt und tritt und dass der Ball, wenn er im Aus landet, von der Gegenmannschaft eingeworfen wird. Auf der ganzen Welt sind Kinder mit diesen Regeln vertraut. Warum? Wahrscheinlich, weil ihre Eltern und Lehrer sie ihnen erklärt haben. Oder ihre älteren Geschwister haben sie zum Kicken mitgenommen. Oder sie bewundern Stars wie Lionel Messi und Megan Rapinoe und verfolgen deren Spiele im Fernsehen. Auch Erwachsene spielen miteinander. Sogar noch kompliziertere Spiele als Fußball. Und es funktioniert auf die gleiche Weise. Alle müssen dieselben Regeln befolgen und an die Geschichte dahinter glauben. Eines der spannendsten Erwachsenenspiele heißt Das Unternehmen. Hast du schon mal davon gehört? Kennst du vielleicht sogar ein Unternehmen? Du kennst doch bestimmt McDonald's, oder? McDonald's ist ein großes Unternehmen. Genau wie Coca-Cola, Apple, Disney, Samsung, Mercedes oder VW. Falls ihr zu Hause ein Auto habt, dann wurde es in einem Unternehmen produziert. Isst du morgens gerne Müsli oder naschst du gern Schokolade? Dann sieh dir doch mal die Packungen genauer an und suche die Namen und Logos des Unternehmens, das hergestellt hat, was du gerade in dich hineinstopfst. Vielleicht arbeiten dein Vater oder deine Mutter ja in einem Unternehmen. Weißt du, in welchem? Aber was genau ist das, ein Unternehmen? Etwas, das man sehen, hören, riechen oder anfassen kann? Etwas Echtes? Etwas, das wirklich existiert? Das sollte man eigentlich meinen, denn es wird ständig über Unternehmen geredet. Wie sie Mitarbeiter rausschmeißen, wie sie die Umwelt zerstören, wie sie mit irgendeiner genialen Erfindung die Welt retten wollen. Müssen sie da nicht echt sein? So echt wie ein Schimpanse oder eine Banane? Nehmen wir, um das zu klären, doch mal McDonald's unter die Lupe. Wer oder was ist dieses McDonald's? Es sind jedenfalls nicht die Burger und Pommes, nach denen sich so viele Kinder die Finger lecken. McDonald's brät Burger. Aber McDonald's isst nicht diese Burger. Wenn plötzlich Godzilla auftauchen und alle Burger wegfressen würde, was würde dann mit McDonald's passieren? Nicht viel. Es würde weiter existieren und einfach neue Burger braten.